Kundgabe 3589. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.10.1945. Die Pforten der Hölle. Kirche Christi. Der Kern der Lehre Christi ist das Gebot der Gottes- und der Nächstenliebe. Wo also diese gelehrt und geübt wird, dort ist wahres Christentum. Dort ist die Kirche Christi, die im festen Glauben an ihn ihre Grundmauern hat und die also auch bestehen bleiben wird, wenn alles andere untergeht. Seine Kirche umfasset die Gläubigen, die nach seinem Gebot der Liebe leben und die somit von seinem Geist erfüllt sind, der sich offensichtlich oder im Verborgenen äußert, wie es der Seele des Einzelnen dienlich ist. Und für diese Kirche hat Jesus Christus die Unvergänglichkeit gewährleistet mit den Worten: Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Gleichzeitig hat er mit seinen Worten zum Ausdruck gebracht, dass die Kräfte der Hölle auf sie einstürmen werden. Und sein Wort ist Wahrheit und wird sich erfüllen am Ende der Zeit, die Gott dem Geistigen zur Erlösung zugebilligt hat. Dann wird die Kirche Christi angefochten werden von allen gottfeindlichen Mächten. Doch sie wird Sieger bleiben und als unvergänglich erkannt werden von denen, die ihr angehören, von der Gemeinschaft der Gläubigen, die im rechten Christentum stehen, die Lehre Christi befolgen und in der Liebe leben. Doch diese Kirche Christi wird klein sein, nur ein kleines Häuflein wird ihr angehören, und doch wird sie vertreten sein, überall auf der Erde. Überall werden Menschen wohnen, die wahrhaft liebetätig sind und somit echte Christen. Und ihre Liebe wird ihnen die Weisheit eintragen, und also werden sie auch tiefgläubig sein und den Gott der Liebe, der sich in Jesus Christus auf Erden verkörpert hat, anerkennen und ihm bewusst zustreben. Diesen allen hat Gott versprochen, bei ihnen zu bleiben bis an das Ende. Er hat ihnen seinen Geist verheißen, weil sie in Wahrheit seiner Kirche angehören, die er selbst gegründet hat. Und so wird er sie bis zuletzt bewahren vor dem Untergang geistig und irdisch, weil sie leben, wie Christus es gelehrt hat, in der Gottes- und Nächstenliebe. Und sie werden zu jenen gehören, die am Ende bewahrt bleiben vor dem Tode, die Gott zu sich holt in das Reich des Friedens, bevor die große Vernichtung auf Erden stattfindet. Das kleine Häuflein, das seine Kirche bildet, wird wieder der Grundstock sein auf der neuen Erde. Und es wird die Lehre Christi wieder verkündet werden. Es wird die Liebe gepflegt werden und die Menschen der neuen Erde werden im tiefsten Glauben stehen. Denn ihnen hat sich die Liebe Gottes offenbart, der selbst mitten unter ihnen weilt, weil sie sein Gebot der Gottes- und Nächstenliebe erfüllen. Und also wird die Kirche Gottes bestehen bleiben. Sie wird alle Zeiten überdauern, weil immer die Menschen ihre Anhänger sind, die im Glauben an den Erlöser der Welt von Liebe erfüllt sind und deren Wirken ein unausgesetztes Dienen in Liebe ist, weil nichts vergehen kann, was in Gott seinen Ursprung hat, was sich die Liebe zum Grundprinzip macht und somit göttlich ist. Amen.